Erst als Israel in Sittim wohnte, begannen die Männer des Volkes, mit moabitischen Frauen sexuelle Beziehungen zu haben. Zweiter, die Frauen luden das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter ein, und die Israeliten aßen dort und beteten ihre Götter an. Dritter, so schloss sich Israel dem Baal Peor an, und deshalb wurde der Herr sehr zornig auf Israel. Vierter, der Herr sagte zu Mose, versammle alle Anführer des Volkes und töte die Schuldigen öffentlich vor dem Herrn, damit mein großer Zorn von Israel ablässt. Fünfter, Mose befahl den Richtern des Volkes, jeder von euch soll die Männer aus seinem Stamm töten, die sich dem Baal Peor angeschlossen haben. Sechster, aber ein Israelit kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern, direkt vor den Augen Moses und der ganzen Gemeinde Israels, während sie alle am Eingang des Offenbarungszeltes weinten. Siebter, als Pinehas, der Sohn Eleazars und Enkel Aarons, der Priester, dies sah, stand er aus der Gemeinde auf und nahm einen Speer. Achter, dann folgte er dem israelitischen Mann in sein Zelt und durchbohrte beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Bauch. Dadurch wurde die Plage unter den Israeliten gestoppt. Neunter, die Zahl der Menschen, die durch die Plage gestorben waren, betrug 24,000,10. Der Herr sprach zu Mose, Elfter, Pinehas, der Sohn Eleazars und Enkel Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet, weil er meinen Eifer unter ihnen zeigte. Deshalb habe ich die Israeliten in meinem Zorn nicht vernichtet. Zwölfter, deshalb sage ihm, ich verspreche ihm meinen Bund des Friedens. Dreizehnter, dieser Bund soll ihm und seinen Nachkommen für immer das Priestertum sichern, weil er für seinen Gott eiferte und so die Sünden der Israeliten sühnte. 14. Der getötete Israelit, der zusammen mit der Midianiterin getötet wurde, hieß Simri, der Sohn Salos. Er war der Anführer einer Familie aus dem Stamm Simeon. 15. Die getötete Midianiterin hieß Kosbi, die Tochter Surs. Ihr Vater war ein Anführer eines Stammes der Midianiter. 16. Der Herr sprach zu Mose, 17. Bekämpft die Midianiter und besiegt sie. 18. Denn sie haben euch durch ihre List angegriffen, die sie euch wegen des Baal Peor und wegen ihrer Landsfrau Kosbi, der Tochter eines midianitischen Fürsten, angetan haben. Sie wurde am Tag der Plage getötet, die wegen des Baal Peor kam. 19. Der Originaltext für Vers 19 wurde nicht bereitgestellt.